Dialog 4. Hier, Michael Korsten. Was? Hier, Michael. Und Jonas, wir suchen euch schon 3 Stunden. Wo seid ihr denn? Wir kommen gleich. Hallo? Was?